Die Unsrigen, das ist die Bezeichnung der Jesuiten unter sich, sollen wissen, dass nicht nur die Priester, wenn sie zum Zwecke der Beichte oder aus anderem Grunde zu Frauen gehen, die 18. Regel über Beibehaltung des Begleiters aufs Genaueste zu beobachten haben, das heißt, dass, solange sie mit den Frauen verhandeln, der Begleiter dort sein soll, wo er sie sehen, aber nicht, was geheim bleiben soll, hören kann, sondern dass auch alle Nichtpriester unter diesem Gesetze stehen, sei es, dass sie selbst Frauen besuchen oder andere der Unsrigen dabei begleiten. Und die Begleiter sollen wissen, dass sie gleich nach ihrer Rückkehr dem Oberen, auch ohne dass er sie fragt, alles mitteilen müssen, was sich entgegen dieser Regel und Ordination ereignet hat. Munita Generalia 3, am angegebenen Ort, Band 2, Seite 215. Ist der Ort, wo die Kranke liegt, so eng, dass der Begleiter des die Beichte hörenden Paters nicht gegenwärtig bleiben kann, so soll dieser gleich nach seiner Rückkehr den Oberen benachrichtigen, dass die Beichte der Kranken ohne Anwesenheit des Begleiters abgenommen worden sei. Und der Obere erwäge, ob der Pater ein zweites Mal dahin zurückgehen soll, oder ob, wozu ich, der Ordensgeneral Aquaviva, mehr neige, die Sorge für die Kranke der Pfarrgeistlichkeit zu überlassen ist. In Bezug auf Förderung ihres geistlichen Lebens, zum Beispiel durch die Exerzitien, werden die Frauen den Ungebildeten gleichgestellt. Die einzelnen Betrachtungen der geistlichen Übungen sind den Frauen in der Kirche vorzulegen, und so vorsichtig soll dabei vorgegangen werden, dass kein Verdacht oder Ärgernis entsteht. Deshalb ist es vielleicht auch gut, die Betrachtungspunkte den Frauen nicht schriftlich, sondern mündlich zu geben, damit die Leute nicht etwa glauben, es würden Briefe ausgetauscht. Ist etwas Schriftliches zu geben, so geschehe es ganz und gar geheim. Ein hässlicher Geist weht uns hier entgegen. Freilich ist es zunächst der allgemein ultramontane, schon im ersten Teile gekennzeichnete Geist, der die Frau wertet und beurteilt, nur als nächste Gelegenheit zu Unzuchtsünden. Aber auch jesuitische Besonderheit tritt hervor. Der allgemein sexuellen Frauenverachtung fügt der Orden als sein Spezifikum soziale Abtaxierung hinzu. In einer von Döllinger Reusch, die Moralstreitigkeiten, Band 2, Seite 250, aus den Jesuitenpapieren des Münchner Staatsarchivs, die bei Aufhebung des Ordens im Jahre 1773 beschlagnahmt wurden, mitgeteilten Geheiminstruktion des Ordensgenerals Mercurian an den Provinzialoberen der oberdeutschen Ordensprovinz, den Jesuiten Hoffhäus, heißt es: Vornehme Frauen, die aber mindestens Baronin sein müssen, dürfen Kollegien der Gesellschaft Jesu betreten. Man sorge aber dafür, dass dann gesetzte Matronen und nicht junge Damen in Begleitung der vornehmen Frau sind. Auf sorgfältigste, so schreibt ein anderer Ordensgeneral, soll Vertraulichkeiten mit Frauen armen und niederen Standes vermieden werden, da sie dem Verdachte und der Gefahr mehr ausgesetzt sind. Instruktionen des Ordensgenerals Aquaviva vom 1. Januar 1604. Deutlicher noch drückt sich die 6. Generalkongregation vom Jahre 1608 in einer Unterweisung aus. Die interessanten Worte lassen zugleich erkennen, wie geschickt aus starrer Theorie milde Praxis wird, wenn der Orden Vorteil die Umwandlung wünschenswert erscheinen lässt. Weil unter großem Verluste an Zeit und geistigem Gewinn die Sitte sich festgesetzt hat, Besuche und Begrüßungen mit Frauen auszutauschen, so halten wir es für nötig, zur genaueren Beobachtung der Regel über das Nichtbesuchen von Frauen etwas Bestimmtes festzusetzen. Gewiss, ausgenommen den Fall der Notwendigkeit, zum Beispiel bei Krankheit, bei Trauer, bei Todesfall, bei einem frommen Geschäfte, wird Hoffnung auf großen Gewinn selten vorhanden sein. Da aber die Art, wie in der Gesellschaft vorgegangen wird, da empfangene Wohltaten und eine gewisse Bäuerlichkeit, die in der Abweisung liegen könnte, nicht gestatten, dass die Besuche von Frauen allen Unsrigen verboten werden, so ist eine gewisse Mäßigung der Regel erforderlich. Wir halten es gegenwärtig für das Geeignetste, dass Rücksicht genommen werde sowohl auf die Personen, die besucht werden, als auch auf die Unsrigen, die den Besuch machen. Dreierlei muss zusammentreffen, damit eine Frau würdig befunden werde, von den Unsrigen besucht zu werden. Zunächst muss es eine adlige und hervorragende Persönlichkeit sein, denn es ist nicht gerechtfertigt, die Höflichkeit allen frommen Frauen, wes Standes sie sein mögen, zu erzeigen, da solche in unseren Kirchen, in der Beichte und in frommen Gesprächen genügend unterstützt und unterrichtet werden können. Zweitens muss die Betreffende in nicht gewöhnlicher Weise sich um die Gesellschaft Jesu verdient gemacht haben. Drittens muss der Höflichkeitsakt dem Manne oder den Verwandten willkommen sein. Diese Scheidung des weiblichen Geschlechts in vornehme und unvornehme Frauen und die auf ihr aufgebaute verschiedenartige Behandlungsweise geht auf den Stifter des Jesuitenordens, Ignazio von Loyola, zurück, trägt also original jesuitisches Gepräge. In vertraulichen Mitteilungen, die er seinem Amanuensis, dem Jesuiten Gonzales, über sich in die Feder diktierte, heißt es, er, Ignatius, sagte: Wir müssen vorsichtig auftreten und keine Beziehungen zu Frauen eingehen, außer mit sehr vornehmen.